Sünde. In dieser Predigt geht es um Sünde. Und Sünde ist eins dieser Worte, das, so mein Eindruck, eine große Schwere mit sich bringt. Wenn ich mit Menschen über Sünde spreche, ist mein Gefühl als Pastor, dass das bei anderen oft ein beklemmendes, ein bedrückendes Gefühl auslöst. Und deswegen geht zumindest mir auch das Wort Sünde oft gar nicht mehr so leicht über die Lippen. Dabei reden wir in der Kirche ständig über Sünde. Im Gottesdienst kommt das Wort oft vor. Wir reden oft über die Vergebung der Sünden. Und warum tun wir das? Und manche fragen vielleicht, versperrt ihr euch mit eurer ganzen Rede über Sünde in der Kirche, versperrt ihr euch damit nicht den Weg zu einem freien und frohen Leben? Vor 25 Jahren lief in den Kinos der Film Chocolat. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Da geht es um eine alleinerziehende Mutter, die in Frankreich in ein kleines Dorf zieht. Das kleine Dorf ist streng katholisch. Und sie eröffnet in diesem kleinen Dorf ein Schokoladengeschäft. Aber es ist Fastenzeit. Und das führt dazu, dass die wichtigen Herren dieser kleinen Stadt sich aufregen. Schokolade essen in der Fastenzeit, das ist doch Sünde. Und wenn ich so einen Film schaue, dann kann mir ja der Gedanke kommen, ja, das Konzept von Sünde, die Rede von Sünde, versperrt den Weg zu einem glücklichen und freien Leben, in dem man einfach gelassen Schokolade essen kann. Und wenn wir heute über Sünde sprechen, dann nicht, damit ich euch die Freude an Schokolade verderben will, überhaupt nicht, sondern weil Sünde eine tiefe Realität beschreibt, die uns alle betrifft. Und was ich mit euch vorhabe, ist dazu, mir die Geschichte vom Sündenfall näher anzuschauen. Die findet sich in der Bibel im 3. Kapitel des 1. Buchs Mose, also sehr am Anfang der Bibel. Und das Interessante ist, dass das Wort Sünde in diesem ganzen langen Text des Sündenfalls gar nicht vorkommt. Das Wort Sünde taucht nicht auf. Aber das Phänomen wird sehr, sehr zutreffend beschrieben. Und das werden wir uns in Auszügen gemeinsam anschauen. 1. Mose 3. Was diese Geschichte vom Sündenfall beschreibt, ist, dass Beziehungen auf allen Ebenen zerbrochen sind. Auf allen Ebenen. Zerbrochen ist ja die Beziehung des Menschen zu sich selbst. Zu anderen Menschen ist die Beziehung zerbrochen. Die Beziehung zu seiner Umwelt ist zerbrochen. Und die Beziehung des Menschen zu Gott ist zerbrochen. Und meine These wäre, dass auch wenn jemand vielleicht mit dem Konzept Sünde nicht viel anfangen kann, das Wort irgendwie sperrig ist, die Realität, die 1. Mose 3 beschreibt, ist eine, wo wir alle denken, okay, ich glaube, das kenne ich. Da finde ich irgendwie Beispiele aus meinem eigenen Leben mehr als genug. Deswegen schauen wir uns das mal der Reihe nach an, wenn ich sage, Hier sehen wir Sünde im Werk, und zwar daran, dass Beziehungen zerbrochen sind. Erstens Beziehung zwischen Menschen, die zerbrochen ist. Adam ist die verbotene Frucht. Gott fragt ihn, warum hast du das getan? Und Adam antwortet, die Frau, die du mir gegeben hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Was macht Adam hier? Adam übernimmt keine Verantwortung. Er sagt nicht, stimmt, ich war's. Das ist meine Schuld. Magst du mir verzeihen? Nein. Adam übernimmt keine Verantwortung. Im Gegenteil, er versucht, Eva die Schuld in die Schuhe zu schieben und sagt, ich war's nicht. Eva war's. Das heißt, da sieht man schon, dass etwas in der Beziehung zwischen Menschen zerbrochen ist. Und das ist ja etwas, wofür wir alle irgendwie, glaube ich, Beispiele haben. Dass Menschen keine Verantwortung übernehmen, sondern sagen, die anderen waren es. Und interessanterweise fallen mir dazu immer Beispiele von anderen ein, die keine Verantwortung übernehmen wollen, womit wir ja irgendwie wieder bei diesem Text wären. Am Ende, und das finde ich sogar interessant, schiebt Adam die Schuld nicht nur Eva in die Schuhe, sondern auch Gott selbst. Adam sagt ja, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mir von der Frucht gegeben. Mit anderen Worten, Gott, du bist doch selbst schuld. Also hättest du nicht Eva gemacht, dann wären wir gar nicht erst in diesem Schlamassel gelandet. Aber du musstest ja Eva machen und die hat uns das eingebrockt. Also irgendwie, Gott, bist du selbst schuld. Es ist erstens was zerbrochen in der Beziehung zwischen Menschen. Zweitens ist etwas zerbrochen in der Beziehung des Menschen zu seiner Umwelt. Am Ende heißt es zu Adam, Dorn und Disteln soll dir der Boden tragen. Und im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Und zu Eva, unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und auch da könnten wir alle Geschichten erzählen, oder? Dass Arbeit nicht nur Freude ist, sondern auch Mühe macht. Dass im Bild gesprochen die Hände, meine Hände sich an Dorn und Disteln zerstechen. Immer im Arbeitsalltag. Das erleben, glaube ich, mehr als genug Menschen. Und dass auch Familie Mühe machen kann. All das steckt schon in dieser Geschichte, 1. Mose 3. Drittens, dass etwas zerbricht im Selbstverhältnis des Menschen. Was ist das Erste, das Adam und Eva tun nach dem Sündenfall? Sie machen sich Schurze, heißt es in der alten Luther-Übersetzung. Also die berühmten Feigenblätter, die nehmen sie, man kennt sie ja, es gibt ja zahlreiche Darstellungen von dieser Geschichte in der Kunstgeschichte, die Feigenblätter, die gemacht werden, also bringt natürlich sehr viel. Und warum tun sie das? Sie tun es, weil die ersten Menschen sich schämen. Und das ist auch eins der Riesenthemen in unserer Zeit, dass Menschen in den Spiegel gucken und mit dem nicht leben können, was sie da sehen. Weil sie sich schämen, sich selbst nicht sehen mögen. Und mit der Scham im Selbstverhältnis geht in dieser Geschichte vom Sündenfall Angst einher. Was tun Adam und Eva, als sie hören, dass Gott im Garten Eden spazieren geht? Sie verstecken sich im Gebüsch, weil sie Angst haben. Martin Luther hat diese Geschichte einmal ausgelegt im Rahmen seiner sogenannten Genesis-Vorlesung. Er hat über 10 Jahre hinweg, knapp 10 Jahre, das 1. Buch Mose ausgelegt und auf knapp 100 Seiten auch diese Geschichte vom Sündenfall ausgelegt. Oder zumindest haben wir 100 Seiten Studentenmitschriften. Und darin macht Martin Luther eine interessante Beobachtung zu dieser Angst. Gott geht spazieren in der Kühle des Tages. Und Luther sieht da eine Verbindung mit dem hebräischen Wort für Wind. Also der Wind rauscht durch die Blätter und die Blätter rascheln. Und schon dieses Rascheln der Blätter, dieses harmlose Geräusch in Anführungsstrichen, reicht aus, dass die beiden sich verstecken. So schreckhaft sind sie geworden im Leben, dass selbst das leise Rascheln der Blätter schon dazu führt, dass sie sich im Gebüsch verstecken. Und vielleicht kennt der eine oder andere von uns etwas von dieser Angst, die so tief geht, dass selbst Kleinigkeiten ausreichen, um einen so zu verunsichern. Und all diese verschiedenen Brüche in Beziehung, Selbstverhältnis, Verhältnis zu anderen, Verhältnis zur Umwelt, haben ihre Ursache nun darin, dass viertens etwas zerbrochen ist in der Beziehung von Gott und Mensch. Und dazu wieder eine interessante Beobachtung von Martin Luther. Warum verstecken sich Adam und Eva im Gebüsch? Und Luther fällt was ein, was im 1. Petrusbrief im Neuen Testament steht. Da heißt es über den Teufel, euer Widersacher geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Der Teufel als ein brüllender Löwe, der umhergeht und die Menschen verschlingen will. Warum verstecken sich Adam und Eva? Weil sie Gott im Grunde für einen brüllenden Löwen halten, vor dem man Angst haben muss, bevor er einen verschlingt. Lieber verstecken. Das heißt, das Bild, das in Adam und Evas Herzen lebt über den Teufel, über Gott, ist im Grunde das Bild eines Teufels. Das heißt, sie halten Gott für einen Teufel, für einen, der ihnen nur Böses will. Und das ist oft das, was Sünde anrichtet oder in unserem Leben oder was Sünde ist, dass wir Gott und Gottes Güte nicht sehen und nicht glauben können, sondern ihn eigentlich für einen Teufel halten, der uns etwas Böses will. Das würden wir nicht so sagen, aber das Grundgefühl ist da. Gott, du willst mir doch nichts Gutes. Und das ist die Lüge der Schlange, die schon am Anfang dieser Geschichte vom Sündenfall da ist. Gott gönnt euch nichts Gutes. Ja, ihr dürft ja von allen Bäumen essen, aber hier, von diesem einen Baum will Gott nicht, dass ihr esst. Gott gönnt euch nichts. Er hat Angst davor, dass ihr sein könntet wie er. Er will allein Gott sein und er will nicht mit euch teilen. Gott gönnt euch nichts. Die Lüge der Schlange. Und wo diese Lüge in das Herz von Eva einzieht, da passiert der eigentliche Sündenfall. Dass Eva dann die Frucht nimmt und von ihr isst, das ist nur eine Konsequenz der eigentlichen Lüge, der eigentlichen Sünde, die da schon in ihrem Herzen wohnt. Der eigentliche Sündenfall ist, dass die ersten Menschen der Lüge der Schlange mehr glauben als dem Wort Gottes. Gott seine Güte nicht mehr glauben. Und was all diese Beispiele, das sind jetzt wirklich viele, die wir so angerissen mal haben, darüber, wie Sünde sich äußert, wie Sünde Gestalt annimmt. Was all diese Beispiele ja zeigen, ist, dass Sünde so viel mehr ist als Regeln brechen. Nicht weniger als Regeln brechen, aber mehr ist als Regeln zu brechen. Weil wenn es mit der Sünde nur so oberflächlich und einfach wäre, dass man, keine Ahnung, in der Fastenzeit keine Schokolade essen darf und gut, dann wäre die Lösung auch so einfach. Dann könnte man einfach sagen, jetzt reißen wir uns alle mal zusammen und essen einfach in der Fastenzeit keine Schokolade. Das kriegen wir auch hin. Aber so einfach ist es nicht. Und das merkt man ja, wie widersinnig das wäre, das an den Beispielen in dieser Geschichte des Sündenfalls durchzugehen. Einfach zu sagen, streng dich mal mehr an. Es hilft ja jemandem nichts, der tief unter Angst leidet. Es hilft nichts, dem zu sagen, hab einfach mal weniger Angst. Reiß dich mal zusammen. Es hilft nicht. Es hilft auch nicht jemandem, der sich schämt, zu sagen, schäm dich einfach nicht. Oder jemandem, der Misstrauen hat, zu sagen, ja, leg doch einfach mal dein Misstrauen ab. Es wäre viel zu moralistisch, viel zu oberflächlich. Sünde ist hier ein unheilvoller Machtzusammenhang, in dem Menschen gefangen sind. So beschreibt es 1. Mose 3. Und interessanterweise, wenn man ins Neue Testament schaut, redet Paulus, wenn er von Sünde redet, oft im Singular. Er redet von der Sünde im Singular, nicht von Sünden. Sünden sind oft konkrete Taten. Aber das Problem ist, dass es eine Sünde gibt. Die Alten nannten es die Sündenverderbnis, die tief im Menschenherzen wohnt und aus der die konkreten Taten dann immer nur als Folge ausfließen. Und wenn man moralisch immer nur über Taten redet, bekommt man es eigentlich nicht zu fassen, dass da etwas Tiefes zerbrochen ist. Da helfen keine moralischen Appelle. Was es eigentlich bräuchte, ist jemand, der kommt und den Menschen befreit aus diesem unheilvollen Machtzusammenhang, in dem er oft gefangen ist. Und der sich auf so verschiedenen Arten und Weise zeigt. Und genau davon redet die Bibel auch. Heute haben wir den Sonntag Invocavit. Der Sonntag hat einen Wochenspruch und der lautet: Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Das ist die Botschaft von Jesus. Das ist seine Mission, zu kommen und seine geliebten Menschen aus diesem unheilvollen Machtzusammenhang, aus der Macht der Sünde und des Teufels zu befreien und zu erlösen. Und das ist auch das Versprechen, das Gott seinen Menschen schon in dieser ersten Geschichte vom Sündenfall gibt. Er verspricht, eines Tages wird ein Nachkomme, ein Same Evas kommen und der wird der Schlange den Kopf zertreten. Das ist ein Bild, das ich bin mir gerade nicht sicher, wie die Videoeinstellung hier ist, ob man das sieht hinter mir am Altar. Muss ich hinter mir selber überprüfen. Auf unserem Altar ist nämlich ganz oben abgebildet die Schlange und Jesus Christus, der als Sieger auf dem Kopf der Schlange steht. Luther macht an der Stelle, finde ich, auch so einen humorvollen Kommentar, der mir gefallen hat. Ich weiß nicht, wie ernst man den nehmen soll, aber mir hat er gefallen trotzdem. Warum? Weil er, erzähle ich euch gleich, warum er mir gefällt. Luther überlegt, warum ist diese Verheißung von Jesus, die es hier gibt, warum ist die so unkonkret? Gott sagt ja nicht zu Adam und Eva, eines Tages wird ein Kind geboren werden, das heißt Jesus und die Mutter heißt Maria und das Kind wird in Bethlehem geboren werden. Es gibt hier keine präzise Verheißung, es gibt eine sehr unpräzise. Eines Tages wird ein Nachkomme der Frau kommen und der wird den Teufel besiegen. Und Luther sagt, ja, das macht Gott, um sich über den Teufel lustig zu machen. Weil der Teufel jetzt ja nicht weiß, von welcher Frau genau das Kind kommt, das ihm gefährlich wird. Und weil der Teufel das nicht weiß, muss er panisch Angst haben vor allen Frauen, egal bei welcher Frau er sich gerade aufhält. Er hat immer Angst, weil von dieser Frau könnte ja das Kind kommen, das ihm eines Tages das Genick bricht. Und so, deswegen ist Gott so unpräzise, um sich ein bisschen über den Teufel lustig zu machen. Und mir gefällt an dieser Auslegung, ich weiß nicht, ob sie genau zutrifft, aber mir gefällt dieses humorvolle Argument im Umgang auch mit dem Bösen und den bösen Mächten. Das braucht es, glaube ich, manchmal auch. Der Same der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten. Das ist so eine spannende Formulierung über Jesus, weil der Same der Frau ist eine Formulierung, über die man ja stolpern kann. Weil Samen haben eigentlich nur Männer. So redet die Bibel auch an anderer Stelle nur von Männern. Es geht um Davids Samen, um Davids Nachkommen. Es geht, vielleicht kennt ihr die fünfte Strophe von Lobe den Herrn. Alles, was Odem hat, lobe mit Abrahams Samen. Männer. Hier ist aber von dem Samen der Frau der Rede. Hier wird ein Kind verheißen, ohne dass ein männlicher Same im Spiel ist. Und genau das geschieht ja im Stall von Bethlehem. Eine Jungfrau bringt ein Kind zur Welt, das die Werke des Teufels zerstört. Und noch bevor Jesus seine erste Predigt hält, noch bevor er sein erstes Wunder tut, tritt er in der Wüste an, lest die Geschichte mal nach, Matthäus 4. Er tritt in der Wüste an zu einem Duell mit dem Satan. Und es gibt so viele Verbindungslinien zwischen der Versuchungsgeschichte Jesus in Matthäus 4 und der Geschichte des Sündenfalls in 1. Mose 3. Weil in gewisser Hinsicht rekapituliert Jesus in seiner Versuchungsgeschichte die Sündenfallgeschichte, aber auf eine heilsame Art und Weise. In der Geschichte vom Sündenfall greift der Teufel Gottes Wort an. Er sagt, sollte Gott gesagt haben? Stimmt das, was Gott gesagt hat? Und in der Versuchungsgeschichte von Jesus versucht der Teufel die gleiche Masche. Er sagt, bist du Gottes Sohn? Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann mach doch aus diesen Steinen hier Brot. Jesus hatte bei seiner Taufe die Zusage Gottes gehört, du bist mein geliebter Sohn. Und der Teufel stellt diese Zusage in Frage. Er greift Gottes Wort an. Aber anders als die ersten Eltern bleibt Jesus standhaft, lässt sich nicht vom Teufel übers Ohr hauen. Im Gegenteil, die Geschichte endet damit, dass Jesus klar zum Satan sagt, weg mit dir. Und indem er das sagt, tritt er ihn unter die Füße, so wie es verheißen war. Denn dazu ist er gekommen. Heute, wo ich die Predigt aufnehme, ist der erste Sonntag der Passionszeit, wo wir auf das Kreuz und auf die Auferstehung von Jesus zugehen. Und in diesen Tagen, wo wir auf das Kreuz blicken, da sehen wir, wie Jesus konkret den Machtzusammenhang, in dem wir gefangen sind, die Macht der Sünde, wie er die bricht. Er trägt am Kreuz unsere Scham. Er stirbt nackt, hat nicht mehr einen Schutz. Dorn und Disteln trägt er auf seinem Haupt, als Dornenkrone. Und was wir erleben, und das finde ich immer wieder so stark, dass wir das in der Gemeinde Gottes erleben, egal wo wir sind, dass wir erleben, dass Jesus Christus die Macht der Sünde, die Macht des Teufels bricht und Menschen frei werden. Nie vollständig in diesem Leben, aber dennoch erleben wir es. Ich erlebe es in meiner Gemeinde, dass statt Schuldzuweisung Menschen einander helfen, wenn es ihnen schlecht geht. Dass statt Scham wir als Christen in den Spiegel schauen und wissen, ich sehe da ein geliebtes Kind Gottes. Denn ich gehöre auch zu diesem Jesus. Und für mich gilt auch das, was Jesus bei seiner Taufe gehört hat. Du bist mein geliebtes Kind, an dem ich wohlgefallen habe. Statt aus Angst vor Gott wegzulaufen und uns im Gebüsch zu verstecken, dass wir, wenn wir an diesem Altar Abendmahl feiern, dass wir mit Freude in die Arme von Jesus laufen. Statt Misstrauen wächst Glaube und Vertrauen. Und was ich so anrührend finde an der Geschichte vom Sündenfall, ist, dass diese Geschichte auch mit Vertrauen endet. Es ist ja ein enormes Misstrauen von Adam am Anfang da. Ne? Er traut Gott nicht, er will sich nur von ihm verstecken. Aber Adam und Eva glauben dem Versprechen, das Gott gibt, dass er sagt, hey, ihr beide, eines Tages wird das Kind kommen, das euch befreit. Sie glauben dem. Warum? Man sieht es an einem kleinen Detail. Vers 20. Und Adam nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Eva bekommt ihren Namen erst nach dem Sündenfall. Und der Name Eva, hebräisches Wortspiel, hat was mit Leben zu tun, zumindest die Deutung hier. Der Name Eva zeigt an, dass Adam und Eva Gottes Versprechen glauben und ihm vertrauen. Denn Eva soll die Mutter allen Lebens werden. Adam glaubt Gott, dass Gott das Kind schicken wird durch Eva, durch das alle wieder leben. Und dann wird nicht mehr sein, womit die Geschichte vom Sündenfall endet, mit dem starkes Bild, dem Cherubim, die mit einem flammenden Schwert den Weg zum Paradies versperren. Jesus Christus ist gekommen. damit uns der Weg zum Himmelreich wieder weit, weit offen steht und wir in die Arme Gottes laufen können. Und wir haben es heute wieder gesungen, Gottesdienst, auch wenn Passionszeit ist und nicht Weihnachten. Dieses wunderbare Weihnachtslied, das endet mit der Strophe: Heute schleust er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr dafür. Gott sei Lob, Ehr und Preis. Ihr Lieben, Gott sei Lob, Ehr und Preis. Denn dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Amen.